Kundgabe 1168. Empfangen durch Bertha Dudde am 9.11.1939. Göttlicher Segen. Streben nach Höherentwicklung der Seele. Meinen Segen verheiße ich denen, die mir nachfolgen, die alles tun, was dem Gebot göttlicher Liebe entspricht, und die sich meinem Willen gänzlich unterordnen. Und so wird sich der meines steten Wohlwollens erfreuen dürfen, der bedingungslos alles hingibt auf Erden, um geistiges Gut zu empfangen. Er wird meines ständigen Segens gewiss sein und nicht Not zu leiden brauchen, denn so mir die Seele angetragen wird, soll auch der Körper nicht darben, auf dass die Arbeit an der Seele nicht beeinträchtigt werde. Des Strebens auf Erden darf kein Ende sein, denn solange der Mensch auf Erden weilt, sind ihm Möglichkeiten geboten, die seiner Vollendung dienen. Das Ende des irdischen Lebens ist einem jeden gesetzt in weiser Voraussicht des Kommenden. Und da niemand sein Ende voraus weiß, soll die Zeit auf Erden genützet werden, so dass jeden Tag die Abberufung kommen kann, ohne ihn zu schrecken. Und alles Streben soll der Höherentwicklung der Seele gelten, die Sorge um den Körper aber hinten angestellt werden. Des Wohles des Mitmenschen zu gedenken, ist unvergleichlich wertvoller für die Seele, als das eigene Wohl ständig zu beachten. Der Mensch in seiner Außenhülle ist vergänglich. Diese dienet nur dem Zweck, die Seele in sich zu bergen. Also soll auch stets die Seele zuerst bedacht werden und der Mensch nur als solcher alle Gelegenheiten nützen, die dem Wohl der Seele dienen können. Und so hat des Menschen Wandeln auf Erden erst dann einen Wert, wenn das Seelenleben gepflegt wird, wenn jeder Gedanke des Menschen seinem geistigen Wohl gilt. Die Unpässlichkeiten des Körpers sind oft nötig, um der Seele Beistand zu gewähren, so sie lau und nachlässig zu werden beginnt. Das Arbeiten für das Seelenheil muss ein ständiges, ununterbrochenes sein, soll der Erdenweg ihr die letzte Reife bringen. Die kurze, euch schwer scheinende Erdenzeit wird euch nichtig erscheinen angesichts der Herrlichkeit, die ihr dafür in Empfang nehmen dürfet, so euch das Erdenleben die Vollendung gebracht hat. Und so ihr nun mir nachfolget, so ihr euch befleißigt, vollkommen zu werden und alle meine Gebote erfüllt mit freudigem Herzen, so ihr nichts tut ohne mich, und meine Kraft erbittet zu allem euren Tun auf Erden, werdet ihr in meiner Liebe verbleiben, und ich werde euch segnen. Und das Leben wird euch leicht werden, setzet ihr doch euer geistiges Wohl allem anderen voran und lebet das Erdenleben nach meinem Willen. Und so bittet stets um meinen Segen, um meine Gnade, auf dass euch der Weg auf Erden leicht gangbar erscheine, und ihr euer Ziel erreichet. Amen.